Ich hatte mir das Verschwinden von Geldsorgen immer so vorgestellt, dass ich mir im Schlussverkauf 3 statt 2 Kleider kaufen könnte. Dass ich also 20 Euro ausgeben würde statt 14. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass mir die Kleider nicht mehr gefallen würden. Ausreichend Geld zu haben führt dazu, dass man Lust hat, es auszugeben. Dadurch wachsen die Bedürfnisse. Das war mir damals nicht klar. Mit 16 hatte ich immer verkündet, dass ich mein Einkommen spenden würde, wenn ich irgendwann eins hätte, und für mich selbst nur das verwenden würde, was ich unbedingt brauche. Ich hatte kaum große Wünsche, ein Kleid mehr eben. Meine Freundinnen haben darüber gelacht. Sie hatten Wünsche. Heute bin ich es, die noch ein Getränk bestellen will, die lieber mit dem Taxi fährt als mit dem Bus. Ich musste erst lernen, wie man konsumiert, wie man Geld ausgibt für Dinge, die man mag und nicht für die Dinge, die am günstigsten sind. Du guckst immer zuerst auf das Preisschild und dann erst, ob dir etwas gefällt, hat mal ein Freund zu mir gesagt, als wir gemeinsam bei H&M standen. Ob mir etwas gefiel, das hing immer vor allem davon ab, ob es mir gefallen durfte. Ein Freund wollte mit mir immer schön essen gehen, das heißt in Lokale, in denen man reservieren musste und zu jedem Gang neues Besteck bekam. Ich protestierte, weil ich das für schreckliche Verschwendung hielt. Es dauerte eine Weile, bis ich das Geldspiel verstand, bis ich kapierte, dass man in Restaurants nicht fürs Sattwerden zahlt, sondern fürs Zeitverbringen. Dass es okay ist, den Käse zu kaufen, der mir besser schmeckt, auch wenn er mehr kostet.